Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Had a heart of

Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. That's the way we like the world. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Autofahrer. Mit Radio Kiepenkerl sind Sie immer schneller und besser informiert von den Straßen und Autobahnen im Kreis Coesfeld und Münsterland. Servicemann Carsten Abend hat für Sie nicht nur die Infos, wo es sich staut und wo die Blitzer stehen. Bei Radio Kiepenkerl gibt es ab sofort auch exklusiv die Echtzeitmessung. Das bedeutet, dass Sie nicht nur erfahren, wie lang ein Stau ist, sondern auch, wie viel Zeit Sie hier mindestens zusätzlich einplanen müssen. Radio Kiepenkerl. Jetzt neu. Mit Echtzeitmessung. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch diesmal wieder ganz besonders herzlich an Bord die Hörer von Radio Kiepenkerl. Ja, die aktuelle Radio Kiepenkerl Hörerreise ist ein echter Traum. Eine Woche Orient-Luxus-Kreuzfahrt auf der AIDA Diva im Januar 2015. Die AIDA Diva bietet Wellness pur und die Reise ist voller Höhepunkte. Für Sie, liebe Hörer, hier im Kreis Coesfeld haben wir jetzt schon einige Kabinen reserviert. Zum Vorzugspreis. Und der Bustransfer nach Düsseldorf, Flug, Vollpension und viele Extras sind schon dabei. Buchen Sie jetzt dieses exklusive Reisehighlight. Klicken Sie radiokiepenkerl.de und dann ab aufs Schiff mit der Reiseagentur Meinberg. Thank you, Norton. Thank you, Germany. Yes, we will. Williamson. Kein Wunder, alle wollen Küchen Willemsen. Küchen Willemsen. Hervorragende Planung, Beratung und Preis-Leistung. Nottuln, Appelhülsener Straße. Küchen-Willemsen.de. Ich suche dieses Teil. So ein Dingsbums. Sie wissen schon, mit den drei Pinökeln dran. Eins rot, eins gelb, eins weiß. Wo man dann diese Nupsis reinsteckt. Haben Sie das? Selbstverständlich. Brauchen Sie die Nupsis auch oder haben Sie die bereits? Wir verstehen unsere Kunden. Bei Euronics XXL in Lüdinghausen erwarten Sie ausgebildete Fachkräfte und beste Produkte zu besten Preisen. Euronics. Best of Electronics. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. Flesh and skin will tease me through the night. we get a whack. I come stumble with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, war crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all at. So when they ask, do they rock, say believe it. Jump, jump. The Mac-10 will make ya. Jump, jump. A daddy back will make ya. Jump, jump. Crisscross will make ya. Jump, jump. Uh-huh. Jump, jump. The Mac-10 will make ya. Jump, jump. A daddy back will make ya. Jump, jump. Crisscross will make ya. Jump, jump. So many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care. Ven mami, dale un bailecito a este son. Este son bien fuerte y con mucha calor. Viva la fiesta que aquí se armó. Tiene mucha marcha y tiene sabor. Y que la sangre se encienda. Gente de la raza latina. Son como el sol que cuando pega, a ti te calienta y te quema. Pachanga controls your area, every muscle, cada movement of your feet. Pachanga, ¿y cuánto cuesta? Este ritmo makes you sweat, sudor for free. Call it music, call it bass, call it thing. From the blood caliente to your skin. Call it music, call it junk, call it taste. Snare and congas in your face. Baila conmigo, come on, dance. Turn your shit up and clap your hands. Yes, it'll be back.